1 Live. 4 Sommerpause. Mit Curse. Herzlich willkommen heute Abend hier. Mein Name ist Curse, wie ihr eben gerade in dem schönen Intro schon gehört habt. Für die nächsten 3 Stunden in Vertretung für Klaus 4. Und es geht los mit Tune Yards. To keep my hitting. Half of y'all claim dub, but me, I like getting. Flipping on brothers just like Gary Lou Retton. Get off that and see what I'm setting. Born with this inside, you just can't get in. This is the lethal pop, and you have no weapon. Who is the native brother who keep asses stepping? Make different pressures and constantly be repping. When I was young, I'd stress the gouch, yo. Now I'm on Letterman on the couch, yo. The black thing with knobs is called the back door. Can't we be cool instead of being foul, though? Ghetto child dreams of fast cars and fast dollars. Pressures of life sometimes make you holler. Scream all that devil shit and talk like a scholar. You dumb as a doorknob, and why do you bother? Bike dog, putting a bike back in yours. Top dog, getting it up, lick his paws. MC, from now till I get a frown. Shake that ass real because you were now. Wake up, look at the sun, see the sights. Oh, dope, you got to die for your rights. MCs, y'all got to work for the mic. Zombies, do it from dusk till the light. The booty. If you just a group, then you taking it. The booty. And if you got one, then you shaking it. The booty. Come on, everybody, just you. That's worth the fight, dog. And my man, Shaggy, never the same. Good girls usually got good game. Hot cat tearing that ass out the frills. Black ass who had no skills, that's the reals. Make this money without the friction. Take this money, there goes your diction. Rappers better retreat, fix your joints. My whole crew got bumps on their points. Rumors being spread about me and my clique. We can't rock shows and our rhymes ain't shh. Might not have heard it or maybe you have. Between me and you, they can kiss my ass. Used to get angry, used to get quite vexed. But say what you may, just cash my check. Cause all I'm ever guilty of is going on tour. Doing shows galore and bringing it raw. The booty. If you is a crook, then you taking it. The booty. And if you got one, then you shaking it. The booty. If you is a crook, then you taking it. The booty. And if you got one, then you shaking it. The booty. If you is a crook, then you taking it. The booty. Tribe Called Quest ist das in 1 Live, 4 Sommerpause. Mein Name ist Curse und der Song ist The Booty. Davor von Tune Yards, S-So. Ein Song, der mich vom Bounce ein bisschen an The Booty von Tribe Called Quest erinnert hat. Deswegen habe ich die zwei Songs hintereinander gespielt. Und natürlich Tribe Called Quest, jetzt gerade, ganz brandaktuell. Es gibt eine Dokumentation über Tribe Called Quest, die heißt Beats, Rhymes and Life von Michael Rappaport, den Schauspieler, den vielleicht einige aus meiner Generation noch kennen aus dem Film White Man Can't Jump. Der hat einen Doku-Film gedreht über Tribe Called Quest, der sehr, sehr, sehr sehenswert und sehr interessant ist. Habe ich in der letzten Sendung auch schon erzählt. Und in diesem Film werden auch andere Leute interviewt, die durch Tribe Called Quest inspiriert worden sind. Zum Beispiel Leute wie Kanye West und Pharrell Williams. Yeah. Blue 3 in the morning on the West Side Highway, yo, top down, the baby. Motivation for it's the me, blueprint, fuck baby. Y'all. It's them telling me what I could not be. Oh well. Hey! Yeah. Hey! Oh! Hey! Hey, this is a special dedication. Hey. Thank y'all. I want to thank you for the fuel. No, really, thank you. So inspired by what my teacher said. Said I'd either be dead or be a reefer head. I'm not sure if that's how adults should speak to kids. Especially when the only thing I did was speak in class. I teach his ass, even better's what my uncle did. I pop my demo tape in, start to beat my head. Peeked out my eye, see if he was beating heads. He might as well said, be the kid, he's on the list. Just like I'm searching for kicks, like sneaky head. They're gonna keep pushing me until I reach the ledge. And when I reach the ledge, I tell them all to eat a dick. Take a leap of faith and let my eagle wings spread. Spread. Spread. Word up. For me. Fuck y'all. It's them telling me what I could not be. Ooh. Oh well. Too far away to father, further, more other, kids either, smoke reefer, or either, move white, there's few writers in my cipher, so they made lighter, my typer, dreams seem dumb, they said wiser, how many guys are you see making it from here, the world don't like us, is that not clear, alright but, I'm different, I can't base what I'm gonna be, off of what everybody isn't, they don't listen, just whispering, behind my back, no vision, lack of ambition, so whack. Word up. For me, it's them telling me what I could not be. Ooh. Oh, well. Couple of meetings, no office yet. Maybe I ain't good enough for these offices. Back to the drawing board, ducking offices. It's all good, cause the streets is A&R in this. So with or without any of y'all involvement, we coming for all of this, respect my conglomerate. I went from pauper to the president, cause every deal I ever made set precedent. Niggas probably thought I'd fall without old buddy. Old buddy, what I do is make more money. Dear teacher, you're probably somewhere near speaker. I'm falling out of control. Can you hear my sneakers? Fuck y'all. Motivation for me has been telling me what I could not be. Ooh. Oh well. Papery murder, black on black murder. Papery murder, black on black murder. This is to the memory of Dan Roy Henry. Too much enemy fire to catch a friend. Straight from the same shade, nigga, we on the same team. Giving you respect, I expect the same thing. All black anything, nigga, you know my fresh coat. My fight for you, don't increase my stress though. Niggas watching stone, very happy to be you. Power to the people, when you see me, see you. And I'm from the murder capital, where they murder for capital. Heard about at least 3 killings this afternoon. Looking at the news like them, I was just with them after school. No shop class, but had the school got a tool. And I could die any day type attitude. Plus his little brother got shot repping his avenue. It's time for us to stop and redefine black power. 41 souls murdered in 50 hours. Papery murder, black on black murder. Papery murder, black on black murder. Inside. Cause I can still hear his mama cries. Know the family traumatized. Shots left holes in his face. About paralyzed. The old pastor closed the cold casket and said the church ain't got enough room for all the tombs. It's a war going on outside we ain't safe from. I feel the pain of my city wherever I go. 314 soldiers died in Iraq. 509 died in Chicago. I arrived on the day Fred Hampton died. Real niggas smoke the fly. Yeah, they said by 21 I'm supposed to die. So I'm out here celebrating my post-demise. If you put crabs in a barrel to ensure your survival, you gon' end up pulling down niggas that look just like you. What up, blood? What up, cuz? It's all black. I love us. The papery murder, black on black murder. The papery murder, black on black murder. Black murder. It's a celebration of black excellence. Black tie, black Maybachs. Black excellence, opulence, decadence. Plexus next to the president. A present I dress in dress. And other boutique stores in Paris. And sheepskin coats, I silence the glam. Do you know who I am, Gladys? No cheap cologne, whenever I success never smells so sweet. I stink of success, the new black elite. They say my black car bear the mark of the beast. I repeat, my religion is the beat. My verse is like church, my Jesus peace. Now please, domino, domino. Only spot a few blacks the higher I go. What's up, well? Shout out the O. That ain't enough, we gon' need a million more. Kicking the door, Biggie flow. I'm all dressed up with nowhere to go. Yeah, it's all messed up when it's nowhere to go. So we won't take the time out till we reach the T.O.P. For parolees, the whole G's, so keys, low keys. We like the promised land of the OGs in the past. If you picture events like a black tie, what's the last thing you expect to see? Black guys, what's the life expect to see? Black guys, the system's working effectively. That's why why I be a real man. Take care of your son. Every problem you had before this day is now done. New crib, watch a movie. Cause ain't nothing on the news but the blues. Hit the mall, pick up some Gucci. There ain't nothing new but your shoes. Sunday morning, praise the Lord. You the girl that Jesus had been saving me for. So let's savor this moment and take it to the floor. Black excellence, truly yours. Live, via Sommerpause, mit Curse. Yeah. New Ghostface. Glorious days. God. Check it out, y'all. We back. Yes, yes, y'all. One. Fake yeah. Derby. Mask of Vengeance. I'm here to sharpen your sword. One. All praises due to your meth Wu-Tang Clan. Scream on it, hey, go. Yo, we at the weed gate waiting for Jake. We want 8 ravioli bags, 2 thirsty villains yelling belly aches. Heavyweight rhyme writers hitting the grass, that's the ripest. Pull out this kite from this white bitch. Talking about dead ghosts, you the only nigga I know. Like when the cops come, you never hide your toes. Get started mashing. CBL, ice, water, metallic. Past tense placed in gold caskets. Drew Hill bitches. Specialists lounging at the mine. Sway, koofy, rap on they cover dentists. Rhymes is made of garlic. Never in the target when the knocks hit. Rumor is you might start to spit. Unite, Lord. Sweet daddy, Grace Wynn. Lifted on the dance floor. Make oaks free, followed by gauze. Dunkin' High Monument cakes. Be never half-baked. Alaskan. Sescapade pussy. New court dates. Trauma. Hands is like candy canes. Lay my balls on ice. The branches in my weed be the vein. Swimsuit issue. Dark sent truly from the heart. Boy, I miss you. See daddy rock a wristful. Martyr and slave guard. Graveyard spells. Fog your goggles. Laying like needles in the hospital. One. 5 steps to conquer. Act Bernadette. Big ass whistle. Ziploc the airhead thistle. All my real bitches take your drawers off. To all my high niggas, snatch your skirt off. Just One. In case she wanna play. Get up in that bitch face and tell her go set. Take your clothes off. And you're the devil planning fear inside the black babies. 50 cent sodas in the hood, they gon' crazy. One. Dead meat placed in the shells, we eat coke. Cause fast from the hog, y'all, and grow up. And yo, crash through, break the glass. Tony with the goalie mask, that's the pass. Heavy ice rolling, laying on the dash. Love the grass, cauliflower hurting when I dump the trash. Sour mask, surging every glass up at the Wally Bass. Sunsplash, or the grab blessing with your name slash. Backdraft, 4 pounder screaming with the pearly ass. Children fix the contrast, add the sound clashes. Mrs. Dad, sprinkle with an icicle eyelash. Ass cap of pentagrass for backstage passes. Special guests, no more Johnny Blaze, Johnny Mathis. Acrobat, run up on that Love Jones actress. Distract the cat while I'm high sugar, get a crack at this. Dick it down, Oprah, jump rope. David Dinkins, watch the black mayor, D.C. Hit the mocha, tangerine sofa. 2 super soakers in the rover, hit the sports bar. Tell a young lady to bend over. Meditating yoga, paddleball, dancing with the vulture. Cast Detroit, laying for Travolta. Yo, switch the lingo, 5970, Garglo, 7154, be ebbing. Yo, the devil planted fear inside the black babies. 50 cent sodas in the hood, they're going crazy. Dead meat placed in the cell, we eat coke. Cut fast from the hog, y'all, and grow up. And yo, Wu-Tang Clan, TMF in the motherfucking joint. We all connect as. Straight up and down, y'all. Yo, how many girls you got fucked, yo? How many nuts you might bust? Straight up and down. Take the drop, a nigga, yo. How many shots? One. How many shots? I'm gunning for the dome. And it only takes one. That's it. Word up. How many cakes we bake, y'all? One. Yo. How many L's we smoke? Das ist One von Ghostface. Von seinem Album Supreme Clientele. Und Ghostface wird gerade verklagt von dem Typen, der den Iron Man Soundtrack geschrieben hat, aber nicht von dem neuen Film, sondern von der alten Comicserie Iron Man. Und Ghostface, zweites Album oder erstes Album, hieß ja Iron Man. Und auf all seinen Alben benutzt er diese ganze Iron Man Theme und so weiter. Und er wurde jetzt verklagt, weil er anscheinend da Sachen benutzt hat, die er nicht hätte benutzen dürfen. Die ganze Sache ist vor Gericht, aber es sieht wohl so aus, als ob Ghostface die Sache gewinnen würde, während er da vor Gericht sitzt, ist er auf der anderen Gerichtsbank aber auch, weil er nämlich seinen ehemaligen Homie, Producer und Wu-Tang-Mastermind RZA verklagt hat. Er hat gesagt, RZA behält zu viel Geld von unseren gemeinsamen Platteneinnahmen ein und das hat er gewonnen. Das heißt, Ghostface hat wahrscheinlich gerade vor einem halben Jahr oder vor ein paar Wochen einen riesen Batzen Kohle bekommen aus den letzten, ich sage jetzt mal, gefühlten 20 Jahren Wu-Tang, die zurückgehalten worden sind. Und ich glaube, der ist gerade ein Happy Camper. Chris Brown, ja, genau, der Chris Brown, macht ein Rap-Album und stellt es umsonst ins Netz. Und ich habe es mir angehört und es ist absolut nicht schlecht. Es ist aber auch absolut nicht spektakulär. Aber ich bin auf eine Sache gestoßen, die ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar gibt's da ein paar Songs drauf oder quasi kurze Songs, die heißen Real Rap Part 3 und Real Rap Part 4. Und die sind beide produziert von Ninth Wonder, dem Typen, der eigentlich Lil Brother produziert und der aber natürlich auch für Jay-Z und für viele andere Leute schon produziert hat. Und der Knackpunkt ist, in der Doku von Jay-Z zu dem Black Album sieht man, wie er im Studio sitzt und wie er Ninth Wonder Beats hört und wie er sich keinen von diesen Beats pickt und selected, sondern zu Ninth Wonder sagt, komm, ich gebe dir mal A Woman's Worth von R. Kelly. Und When a Woman's Fed Up war das. Okay, genau, sorry. Ich gebe dir das, du flippst es mal und wir machen daraus einen Song. Und dann hat Ninth Wonder aber gesagt, ey, die Beats waren wirklich cool. Jay-Z hat es nur nicht gecheckt und hat die Sachen ins Netz gestellt. Hat so quasi das Jay-Z Beat-Tape ins Netz gestellt. Und genau von diesem Jay-Z Beat-Tape ist der Song, den Chris Brown für einen dieser Dinger benutzt hat. Und meiner Meinung nach ein Ding, wo Jay-Z richtig krass drauf gepasst hätte im Stil seines ersten Albums. Here it is. Off them papers so no coppers bother me. Fuck walking on eggshells, father help me please. I'm ducking slugs, I'm in high water so they leak. You got the game effed up, but it's all G. I choose it cause this music's therapeutic to my brain cells. And when I'm stupid, yeah, I lose it, I don't think well. Yeah, and for this moolah, I'm a road runner. You can't stop that party, boy, you won't fuck my fun up. Might just have to call them boys, then they gonna run up. Pretty little facelift, yeah, you getting done up. I light a candle for the homies, that's history. You light a candle just to save electricity. Let me calm down, I don't wanna get tased. I just bought this outfit in these shades. I'm ballin' hard, nigga, hit that replay. And all my haters die slow and decay. Look, let go. Give me four quarters and a few vitamin waters. I guess to win in this game, I just gotta fuck reporters. A nigga sell my soul, nah. It's not what the doctor ordered. Red shots, it's on your forehead. From the popo, know they got that best smoke. Feel like you in slow mo, but I don't smoke that shit. So, no, that won't no promo. PA, yeah, we hard, bitch. Cause everywhere I go, I feel like I'm a target. I'm a star, you just start shit. Superhero switching fits like I'm Clark Kent. Yeah, Superman at home. Check, look. See the waitress make a double, I guess you can say I'm tipsy. I'm all about my hustle like my first name Nipsey. Breezy from me on, so I be wherever crispy. I'm the next to blow, believe it or not, Ripless. Biggest thing in LA, how can you miss me? Tell the bank teller, keep them hundreds extra crispy. Cash rules everything around me. I see your mouth moving, but you ain't really saying shit like a lip sync. A lot of chicks on my team, so they call me coach. My dick game got them bugging, call it cockroach. How you fly as me? I don't fly, coach. Nigga, I'm sick, so when I spit, it's fucking gross. That's dope. Nigga, that's dope. I used to in the bitch, and I ain't never seen the slopes. Californication, I'm repping the West Coast. East Side, young niggas, my cousins are straight lopes. Eins Live. Vier Sommerpause mit Curse. I'm in this motherfucker doing what I wanna. 10 bottles, 10 bitches, go with my persona. Pull up in that end zone, then I do donuts. Pop that cool cash shoes, make them all go nuts. Baby got ass, I need me a shot of that. Lil mama get gangster for me, stuff it in your Prada bag. That's right, she got something that I wanna see. That's right, so if she leaves, she fucking with me. That's life, twerk something, work something, hurt something. She wanna check this shit out like the first coming. They break their neck and ran their mouth when they heard something. Trade, dropped another one and fucked around and murdered something. Club filled with dead bodies, if not, then you a zombie. I'm not gon' feel sorry if you pass out from it. Get drunk, get blunted, do what you wanna do. Drug tests on you. Lot of money when I talk, big meals, big deals. About 100 in the vault, sit still, that's real. Lot of haters, though short, they lost. Big game, give a fuck how you feel. I fear she just might pop that pill. Been feeling me all night to the tip spills. Hip skills with a waistline, sex with the baseline. She gon' fuck the snare drum, one drink at a time. Flow right, hoes fight over my name. I got my dough right, hustle running all in my veins. It's 40 days, 40 nights, if I'm making it rain. I reign supreme, a bottle of some bomb ass weed and weed. You got drugs in this motherfucker out. Let me see your hands in the air. Narcotics in the club and the ladies love us. So let's get high off something, high off something, high off something. Till your motherfucking brain don't function. High off something, high off something. Like what a supply taking you high. Fireworks when I spark, yellow tape, lot of chalk. Thought you said you a boss, big deal, bitch chill. Pulling out that black card, showing off, big spending, letting alcohol spill. I feel she just might get too faded, X-rated. That's what I like, glad that you made it to the ceremony at hand. Take a sip, let's plan for the future. Introduce you to Snoop, get you right and may I kick a little something for the G's. Make a few ends as I breeze through. The shit on my hip is a fucking preview. And guess what it leads to? You got drugs in this motherfucker out. Let me see your hands in the air. Now it's in the club and the ladies love us. So let's get high off something. High off something. High off something. Till your motherfucking brain don't function. High off something. High off something. Like what a supply taking you high. We're not gonna stop from the top to the bottom. Lil B. Mitch. You know, niggas is trapped in prison. It's time to live our life, mental, physical, all that. Mental slavery, niggas be hanging off the trees in the woods. Like the hood, it's more than Martin Luther King. Fighting for a dream, watch me go against everything you believe. No disrespect, just trying to spark your dreams. Everybody know it's easy to fail, but it's harder to think. Think twice, I'm nicer than grandma with a cup of iced tea. You see me, I got ice like ice. Surfing them ice, the same color, small mice. Leaving my office, huh. He gon' pay a small price, my advice, get out of the game. They giving you chains, new coin, they taking your chains. You never would change, I change fast and I'm switching the lanes. I got away, got caught in the game. You always complain about what you ain't got. Third world countries ain't even got sidewalks to walk on. Too plenty people on the bus, and we bust the moves harder than I ever thought. You never lost before you ever won, I never won. I'm still hungry, forever young, my soul hurts. But I still move on, deep feelings aside. Feel like I'm a clone, I'm trapped in the USA. Where work is your home, no work, you ain't gon' talk on the phone. I've been born in the war, I grew up, I seen more. Ever since the 28th floor, look down, I never seen more poverty before. From the top, you see even more. I fight for the even draw, before you even draw. I'm already gone, with the heat drawn. My gun like Miami Heat, you're gone. Focus like Steve Nash, I pick my brain apart. Think about breathing last. See that casket, it's so close. It's like I'm a basket, go away. Step back faster, like a girlfriend just dumped them fast. The graveyard waiting, panic, stay away from the hating. Whatever, fuck the locations, trespassing, never close those pages. Never wanna cheat, man, a thief's outrageous. Never been a bad farmer, if you put your heart in it, who gon' come up to you? I dare niggas to say that I'm weak. You uncomfortable, waiting for everything, man. The people like me and you, we gotta get one thing together. And that thing I don't know, but peace is the first step. Pep in your step, I ain't a drug dealer, I'm just a life liver. Like your liver, fold like an open river. See between your eyes, I can see your pain. This is music for the ones that got away. If you ran away, hope that you stay. Stay base, you feel me? For real, man, they try to take the real people. If you got a good heart, treat yourself like the president. Cause the bad gon' suck you right in. Want you to be in the grave right beside them. Because they got a cold, they want you to have a cold. I stick by the code, I let the story unfold. I say a lot of things that's been told. I'm not scared, you an asshole. At least I live the dream, I gotta make the cash flow. Even if the cash goes, start to lose your family. I buy back a life, spend any type of money. You got one life, better live it. Can't be a leader if you're scared to make decisions. Living Tupac and Biggie's visions. Lil B, I'm trapped in prison. Das ist Trapped in Prison von Lil B. Von einem Album mit dem wunderschönen Namen I'm Gay. Und Lil B hat einen riesigen Marketing-Stunt damit hinbekommen. Der hat sich auf die Bühne gestellt und hat einfach allen Leuten gesagt, my new album is coming out and it's called I'm Gay. Und dann war erstmal Stille im Publikum und alle haben gesagt, wie jetzt, was, I'm Gay? Was passiert denn jetzt? Und alleine dadurch ist quasi eine, wie übel eigentlich, ja, ist eine Schockwelle ausgelöst worden, weil für einen Rapper so einen Albumtitel und so weiter, das ist natürlich alles ein bisschen, ja, sehr edgy für die Jungs. Und dadurch ist eine richtige krasse Welle entstanden und alle Leute haben darüber geschrieben und gebloggt, die Leute haben sich unterhalten und die Leute haben gedacht, was wird das und wieso heißt es, I'm gay und so weiter. Und der Typ musste wirklich einfach keine einzige Anzeige schalten, kein Geld ausgeben für Marketing. Das ist alles ganz alleine passiert, nur durch die Kontroverse, die er dadurch ausgerufen hat. Und dann eines Tages, niemand wusste, wann kommt das Album raus. Niemand wusste, ja, erscheint es jetzt im September, im Oktober, er hat nur gesagt, ja, bald kommt das Album. Und eines Tages twittert er, wo er irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen Follower hat, twittert er eines Tages, ja, by the way, my album just went on iTunes. Boom, einfach so. Das heißt, er hat niemandem quasi vorher Bescheid gesagt, so, Entschuldigung, ich wollte mal Bescheid sagen, mein Album ist demnächst auf iTunes. Er hat es einfach gemacht. Und einfach, weil sowieso schon so viel Aufmerksamkeit auf ihm lag und weil es so spontan war, ist das Ding trotzdem durch die Decke gegangen und es ist das erste Album seit keine Ahnung wie vielen Jahren, was auf einem Major-Niveau released wurde, was nicht geleakt ist, was also nicht vorher im Netz war. Quasi ein Geniestreich von Lil B, der dann auf dem Album noch ein bisschen zurückgerudert hat. Und das Album heißt nicht nur I'm Gay, sondern das Album heißt I'm Gay, in Klammern, I'm Happy. Naja. Und Lil B ist bekannt für seine Sprüche, Bitches on my dick, cause I look like irgendwas. Er sagt dann zum Beispiel Jesus oder Madonna. Oder, was ich auch gut fand, er sagt dann Bitches on my dick, cause I look like Fanta. Er sieht aus wie Fanta, deswegen feiern ihn die Frauen. Ja? Und dann haben sie ihn gefragt, warum sagst du siehst aus wie Fanta? Und dann sagt er, ja, so Fanta, ich dachte, das ist so spritzig. Ja? Und auf jedem Song hat er irgendwelche solche Sprüche, oder auf fast jedem Song. Und Creation aus L.A. hat sich genau das einfach mal genommen und hat aus seinen ganzen Hose on my dick Sprüchen einen kompletten Song gemacht. Hoes on my dick, cause I get a wet like turtle. Hoes on my dick, cause I really don't got one. smack, coke, dope, crack, smack, coke, dope, crack, smack, coke. Yeah. Coke, dope, crack, smack, coke, dope, crack, smack, coke, dope, crack, smack, coke, easy, easy, coke, dope, crack, smack, coke, coke, coke, dope, crack, smack, let me start this off the right way, you know what I'm saying? Easy, I'ma have to do it like it's never been done. I'ma have to kill it like it's never been won. Nigga that was bitchin', nigga in attention. Like what? I do and I move it. However the fuck I want to. And if a nigga try to stop me, try to block me, then I'm probably gonna give it to him quicker than a Kawasaki. Moving top speed. I'm a Chris Brown nigga, look at me now. Came from the motherfucking bottom to the top. Now rain little niggas that was hating on the block. I'm the same little nigga that was trying to get a drop. Now the range got the bitches going crazy as fuck. Like look at that nigga Jay Dow. Sing that song called Dope. Let's go. Coke, dope, crack, smack, coke, dope, crack, smack, coke, coke, dope, crack, smack, coke, easy, easy, easy, coke, dope, crack, smack, coke, coke, dope, crack, smack, coke, dope, crack, smack, coke, easy, easy. Okay. Y'all niggas already know what I be doing when I be getting on these records and fucking up everything and be rocking up everything and be shutting up everything and every other nigga dead. The way I come and I kill and I give a crack and then I make them dumb and then I make them bugger, hit a back, I make a nigga run and then I give them drugs, killing up a track. Yeah, I know it ain't fair. Alright, I'ma chill. Fuck that a lot, bitch. Bust it back and did it again. You know I'm a blah-blah-blah-blah. They say that I'm the nicest and I'm hoping you know it's the fact. A nigga flow priceless. They need to know how to act. Whenever I get up on the beach, you know I'm coming for your food because you know I gotta eat and there ain't nothing you can do because I'm running through the street and when I step up in the building, know I'm coming with the heat because I got that. Coke, dope, crack. Dope like riding on I-10 on 95 North, putting cushion in the wind with a cup full of gin. Your bitch and a friend, you only see the top over here vibing. She got the motivation on time by. Pack it out on the pussy, I'ma knock it out. When I get through, nigga, we can swap it out. Talk shit, get a clock locked in your mouth. I admit that your bitch dumb, but I'm all in her mouth like Invisalign. The girl of the way that I dick her down. That's her, I'm a dick now. I go to your spot, park hard as a rock, walk in, homeboy, I got a key, I never knock. She call me Uncle Lou, cause I make her pussy pop. You stay in the trap, but I live in her mouth. Coke, coke, coke, dope, crack, smack, coke, coke, dope, crack, smack, coke, coke, dope, what crack, smack, man? Coke, easy, easy, see, the thing easy, is, coke, dope, crack, smack, he told me he want coke, me to get on this thing like I'm on all these drugs. Track and I hit it from the back, and all the motherfuckers acting like they don't know how to act until I pull up in the Cadillac, strap with a Mac in my lap. Laugh at that. Ain't too much funniness, I'm getting to the money. Bitch, a different nigga wanted this, and they can take a run at this. I can show I'll be running, sit niggas know I'll be on my shit. 3 or 4 with the money's in my hummus shit. Go, go, go, go, go, go, go. Is that fucking with the pistol? Nope, nope, nope. Never drop ball like a soap on a rope. Niggas can't cope, so they take another tote. Somebody better come and tell these motherfuckers that I never give a fuck about it. Tell a motherfucker, but if somebody smell a motherfucker rat, then go and tell his ass, Teddy Pizzle is spitting ass, spitting ass, spitting ass. Dope, crack, smack, coke, coke, dope, crack, smack, coke, coke, dope, crack, smack, coke, easy, easy, easy, coke, dope, crack, smack, coke, dope, crack, smack, coke, dope, crack, smack, coke, easy, easy, easy. Well, there you have it. Coke, dope, crack, smack, remix. Jay Dow, Busta Rhymes, T-Pain, and David Banner, ho. Hey Charlie, I tried to tell him, they ain't want to believe me though. Charlie. Young Sam, Swagger Gang. You know what them guns do. If you know like I know, you have had some too. Cause I'm from Philly with them dark clouds, don't let the sun through. Better put them beams on them things when I come through. If your man ratted, then you probably would've sung too. Like one gun empty and I brung two, I'm next to blow. Rappers don't respect it, but be quiet when I check them though. Image of a pretty boy, but I could get reckless though. I'm talking shooters to the left, and the shooters to the right. But hollow tips up in the clip, why you talking about a fight? If it's drama today, then I promise you be gone by the night. No, it ain't no coming back, you don't get a refund out of life. Out of mind, out of sight. Try and get a little green up a lot of white. And end up the block, I throw it up just like I got a bite. So if it's a problem, then just start it up. Boom, boom, my guns gon' pop. Nah. All the way to LA. That's how we do it. Look, Look, look, I ain't gotta conversate, I ain't gotta speak. Need to make him fly like a bird, bullets to his beak. Kill him on his own street, yeah, I'm on some goon shit. E.T. shots, I'ma send him to the moon quick. From L.A. to Philly, young Usher chain froze. I moved on from Chile, worth millions, y'all pennies. Diamonds look pretty, young superstar, I keep a bad bitch with me. I'm like switch on, I don't usually do the gun talk. I'd rather let my gun talk, you a pigeon, I'm a hawk. That mean I'm killing all you niggas, I don't even need a gun. I got a lyrical trigger, dope nigga like Coke. Y'all so Pepsi, ice on my neck, I'm a young Wayne Gretzky. Swagged on my verse and my guns go boom. Send you to a tomb, hope heaven got room. Little nigga, that's pretty good for a nigga who don't talk about guns. From Philly all the way to LA, we doing it big, let's go. My guns go boom, boom, your guns go pow, pow. You don't stand a chance with them shooters, sucker, bow down. A ridiculous flow, they getting Joe, gotta switch my style now. On the road to riches and success is just a mile now. Diesel smoke fill up the room, look like I'm in the cloud now. Smoking on that loud, they asking, can I turn that sound down? Ozzy, what I rap, you know I'ma put my hood on. But any block I stood on, I'm good on. I'm good in the projects, trapping with my hood on. Let them try snatching, something gon' happen and that ain't good for them. If you ain't heard about me yet, I'ma let you know. It's Sam. Swagger be on point like 126 grams. 100% real, ain't gotta believe me, no, I just am. This damn beat is going too hard. Show me what they gon' do, dog. Free my nigga Trick shit. He been sitting too long. Yeah, I got my tool on. And my guns go. Boom, boom von... Ah, warte, erstmal warten, bis die Pistole zu Ende ist. Okay, jetzt ist die Pistole vorbei. Kriegen wir ja beinahe Schiss. Das war Boom, boom von Young Sam featuring Young Sam. Und normalerweise, wenn zwei Leute den gleichen Namen haben, dann geht's vor Gericht. Aber Young Sam, der Erste, hat sich gedacht, ach komm, Young Sam, der Zweite, cooler Typ. Lass doch einfach einen Song zusammen machen. Boom, boom, Young Sam featuring Young Sam. The Weeknd sind wieder am Start und The Weeknd haben seit dieser Woche Donnerstag ein neues Mixtape. Das erste Mixtape für den hat für riesen Furore gesorgt. Das war einfach ein Einschlag. Super viele Leute haben einfach nach Songwritings gefragt, haben gesagt, ey, könnt ihr was für uns machen? In der Entourage-Serie laufen Songs von The Weeknd und so weiter. Die Jungs haben also ohne einen Deal zu haben eine Riesenwelle gemacht mit dem Ding. Seit Donnerstag gibt es das neue Mixtape. Es heißt auch Thursday. Das könnt ihr auf the-weekend.com auch kostenlos downloaden. Und ich will aber keinen Song spielen aus dem Mixtape, sondern ich will einen Song spielen, den The Weeknd vor einigen Jahren produziert haben und ihn Drake angeboten haben für, ich glaube, das erste Drake-Album. Drake hat es aber nicht genommen und jetzt ist der Track im Internet geleakt und es ist so eine kleine Novelty. Also The Weeknd für Drake. Noise. Here's your special K. Throw it in the air, pocket full of ones with the zeros in up there. Find myself staring at your waist, waist. Money ain't a thing. off your outfit. Call my place a dressing room. I be on that pussy, but before my mind's undressing you, my strap, Martin Luther, with a brain like Luther. Kryptonite in my pants, so ahead go super. Yeah, man, do you wrong, like he printed out a typo. Your body so cracked, should be whiter than a albino. Your body so cracked, got me horny like a rhino. I know you seen wood like pine glow. Trust me when I say I'll keep you sacred like Shiloh. Trust me when I say I'll satisfy you till the night goes. Girl, you already know the best damn part is get you on your back, wax you like Kelly Clarkson. Officer's pad, girl, you so wanted. To be honest, got a rocket in my pocket. Won't you want it, baby? Want you on it. American love, American me, American you, American tear, American heartbreak. Oh, oh, oh. Took a walk with the palm trees as the daylight fell. Sangria in the canteen, talking to myself. I can't remember. This tattoo on my left hand is turning purple as blue. Daydreams of the romance, daydreams of you. You. My pretty woman in a ball gown. Richard Gere in a tux, getting married in the courthouse, writing vows in a rush, making out before the judge. My teenage wife got a wedding band done that I just might die with. It's an American wedding. They don't mean too much, but we were so in love. We had an American wedding. Now what's mine is yours. That's American law. In my rest at Kennedy, she signed her name and pen in the fancy, fancy cursive. Turned the term papers in a thesis on Islam, virgin brides and arranged marriage. PJs and polygamous husbands. Those poor un-American girls. After school she ran to me, jumped in my 5.0. This is the home of the brave, land of the free. But your parents still didn't know. She said I've had a hell of a son. So baby, don't take this hard. But maybe we should get another before this goes way too far. Oh, just an American wedding. They don't mean too much. They don't. Can have my Mustang, that's all I've got in my name. But Jesus Christ, don't break my heart. This wedding ring won't ever wipe off. But if you stay, oh, if you stay, stay, you'll probably leave later anyway. It's love made in the USA. Mit Steffi Orbach um 23 Uhr. Rebellen rücken in libysche Hauptstadt ein. Radikale Palästinenser bieten angeblich Waffenruhe an. Und das Wetter, morgen kaum Schauer und weiter warm. In Libyen scheinen die Rebellen weitere Erfolge zu haben. Mehrere Reporter berichten, dass die Aufständischen in die Hauptstadt Tripolis eingerückt sind. In der Stadt gab es heute angeblich auch Massendemonstrationen gegen Machthaber Gaddafi. Wo der sich zurzeit aufhält, ist unklar. Über das libysche Staatsfernsehen ließ er eine Botschaft verbreiten, in der er sagte, er werde bis zum Ende in Tripolis bleiben. Heute hatte es aber auch Gerüchte darüber gegeben, dass Gaddafi mit seiner Familie auf der Flucht sein soll. In Norwegen haben die Menschen das ganze Wochenende lang um die Opfer der Attentate vor einem Monat getrauert. In der Hauptstadt Oslo kamen heute 6.700 Menschen zusammen, um sich bei einer Gedenkfeier von den 77 Toten zu verabschieden. Albrecht Breitschuh berichtet. In mehreren Filmeinspielungen erzählten Hinterbliebene und Freunde über die Getöteten. Grußbotschaften kamen von denen, die noch verletzt im Krankenhaus liegen. Dass Norwegen gestärkt aus dieser Tragödie hervorgehen müsse, dass die Liebe über den Hass triumphieren müsse, dieser Wunsch zog sich durch die gesamte Zeremonie, an deren Ende die Namen aller 77 Opfer verlesen wurden. Ministerpräsident Jens Stoltenberg rief in einer mit starkem Applaus bedachten Rede seine Landsleute dazu auf, jede Form von Extremismus zu bekämpfen. Die militanten Palästinensergruppen im Gazastreifen haben sich angeblich darauf geeinigt, die Angriffe auf Israel zu beenden. Ein Vertreter der radikal-islamischen Hamas sagte, dass Ägypten zwischen den Palästinensergruppen vermittelt habe. Die Feuerpause soll noch am Abend in Kraft treten. Die Hamas geht davon aus, dass dann auch Israel mit seinen Luftangriffen auf den Gazastreifen aufhört. In der Fußball-Bundesliga hat Schalke sein Auswärtsspiel in Mainz mit 4:2 gewonnen. Die Schalker drehten das Spiel nach der Halbzeitpause. Trainer Ralf Rangnick. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir so unmöglich weiterspielen können und dass es trotzdem es sich vielleicht gefühlt wie ein 3- oder 4-0 anfühlt, dass es erst 2-0 steht. Und nach dem 2:1 hatten wir plötzlich und vor allem nach dem Ausgleich hatten wir natürlich dann die Trümpfe in der Hand. Das zweite Sonntagsspiel zwischen Hannover und Hertha BSC Berlin endete unentschieden 1:1. In der zweiten Liga hat Paderborn gegen Dynamo Dresden 2:1 gewonnen. Der FSV Frankfurt verlor gegen Eintracht Frankfurt 0:4 und Cottbus gewann gegen Karlsruhe 2:0. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht lassen Schauer und Gewitter nach. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad. Morgen bleibt es größtenteils trocken, mal sonnig, mal bewölkt. In Bocholt dazu bis 25 Grad. In Plettenberg und Wuppertal höchstens 24. Die nächsten Tage bleiben warm und sommerlich. Ab und zu kann es Wärmegewitter geben. Stauschau. Es ist alles frei. Eins live. Vier Sommerpause. Mit Curse. Herzlich willkommen zurück hier in der zweiten Stunde. So ein bisschen elektronischer jetzt. Musik, die mehr Spaß macht. trifles. Someone she couldn't handle. The mystery of gay. From all the dragons slayed, I helped it become quite clear. The awesome that was out there. The pushing towards a love nest. It's building fast without rest. On our way back home. On our way back home. On our way back home. Things to share. Things to share. I got things to share. We got things to share. Things to share. On my way back home. On my way back home. On my way back home. Things to share. My soulmate is a mermaid. Gotta hold my breath to get it made. The ocean was our plaything. The sand shores helped me maintain. I never knew what came next. I just know she stayed wet. I made the trip in with you, so I can tell you all they do. When I get back home, I'm almost home. When I get back home, we got things to share. Got things to share. Got things to share. I'm almost home. I got things to share. Baby, when I get back home. Baby, yeah. When I get back home. I'm on my way home. I'll be there in the hurry. I just got some things I need to see. Almost home, home, home. I'm on my way home, home, home. I'm almost home, home, home. Jesse Boykins III von seiner gerade erschienenen EP Way of a Wayfarer, der Song Back Home, Mermaids and Dragons und davor Echoes von Washed Out, von der vor einigen Monaten erschienenen LP Within and Without. Jesse Boykins hat Gesangsunterricht genommen und nimmt, glaube ich, immer noch Gesangsunterricht von Bilal. Und Bilal hat im Jahr 2000 ein grandioses Album released mit der großartigen Single Soul Sister. Und seit diesem Jahr ist von Bilal nichts mehr offiziell erschienen. Es gab kein zweites wirkliches Album. Es gab kein, also obwohl es mehrmals angekündigt war. Es gab hin und wieder mal Features natürlich bei Corman und anderen Leuten. Und man hat immer gedacht, ey, der Typ ist so unglaublich talentiert. Wenn der nochmal kommt, ist alles zu spät. Aber leider gab es kein weiteres offizielles Release von Bilal. Das Ding ist, dass er anscheinend jetzt als Gesangslehrer, Gesangstrainer und auch Dozent für Gesang an der Uni viel entspannter ist. Hin und wieder kommt er auch nochmal auf Tour, steht dann auf der Bühne. Manchmal ist es wild und er malt auf Staffeleien und spritzt mit Farben um sich und singt dann zwischendurch und macht Prince-Cover und flippt komplett aus und trinkt alle möglichen Getränke auf der Bühne. Manchmal kommt er aber auch und performt einfach seine Songs und alles ist straight. Never know. Es gab ein Album von Bilal, was quasi inoffiziell erschienen ist. Ich glaube, er hat es fertig gemacht und als rauskam, das Label macht zu viel Politics oder irgendwas ist passiert, hat er sich entschieden, okay, ich stelle das Ding ins Netz, dann können die Leute wenigstens meine Musik hören. Das Album heißt Love for Sale. Und das hier ist der erste Song auf diesem Album und auf der geleakten Version hat er keinen Namen. Ihr dürft euch den also selber aussuchen. Blinding light is in you, just don't yeah, I think I'm falling in love. You don't even know how you feel, but you've been calling in love. Yeah, I know we're not getting young, but I'm ready to hit the sky. So tell me, what do you want? Sommerpause mit Curse. So pretty. Diet Mountain Dew von Lana Del Rey, die gerade mit ihrem Song Video Games und ihren aufgespritzten Lippen und ihrer sehr speziellen Art zu singen für große Furore sorgt. Und der nächste Track ist Hold On von Subtract featuring Sampha. I called you later and you were outside. It always creeps inside my head. Curtains closed, you peep inside my head. You were always down for it. Get in this getaway and we run from it. Yeah, you were always down for it. Get in this getaway and we run from it. You're giving me the coldest stare, like you don't even know I'm here. Why don't we turn the leaf? Why don't we turn the? Why don't we turn the leaf? Why don't we turn the? You're giving me the coldest stare, like you don't even know I'm here. Why don't we turn the leaf? Why don't we turn the? Why don't we turn the leaf? Why don't we turn the? What you've done, you can't keep inside. By the end of the night, I'll help you confide. Cause I can see inside yourself. Cause I can see you're not being yourself. Cause usually you're down for it. Can't hold back a smile. Like you don't even know how, like you don't know how. Why don't you let me see? Why don't you let me? Why don't you let me see? Why don't you let me? You're giving me the coldest stare. Like you don't even know how, like you don't know how. Why don't you let me see? Why don't you let me? Why don't you let me see? Why don't you let me? Oh, straightesten Songs auf dem Album von Clams Casino, beziehungsweise auf der EP, die heißt Rainforests EP. Classical music, oh, you don't. Surface von Pure X in 1 Live. 4 Sommerpause mit mir, Curse. Und davor der unaussprechliche Name In Your Palace von Babs von dem Album Pop Music False B-Sides. Und jetzt möchte ich euch ein kleines bisschen wieder hochfahren mit No Flag von Visions of Trees. Time when all I see is for myself. die wunderschöne B-Seite von der Cloudbusting 7 Inch, die ich letztes Mal hier in der Sendung gespielt habe. Promise heißt der Song von Wild Nothing. Und wenn ihr Lust habt auf die Musik von Wild Nothing, dann könnt ihr sie am 28.08. in Köln im Stadtgarten bewundern, wenn ihr Bock habt und da seid. Der nächste Song heißt The Noise von dem sehr beachtlichen, sehr interessanten Album von Austria, die irgendwo zwischen La Rue und allen möglichen anderen Dingen rumgeistern. Sehr, sehr, sehr interessant. Thank you. wieder einer meiner schönsten Lieblingssongs. Pom von Sébastien Tellier und seinem großartigen Album Sexuality. Ein Song habe ich noch für euch. Dann werdet ihr über die aktuellen Geschehnisse der Welt informiert. Und dann hören wir uns in der dritten Stunde wieder. Mit Steffi Orbach um Mitternacht. Libysche Regierung will mit Gegnern verhandeln. Gamescom stellt neuen Besucherrekord auf und das Wetter am Morgen kaum Regen bis 26 Grad. In Libyen steht möglicherweise eine Entscheidung über die Macht im Land bevor. Die libysche Regierung hat den Gegnern angeboten zu verhandeln. Nach Informationen des Senders Al Jazeera hat die Leibgarde von Gaddafi die Waffen niedergelegt. Angeblich soll auch sein Sohn festgenommen worden sein. Wo sich Gaddafi selbst aufhält, ist unklar. Heute gab es Gerüchte darüber, dass er Libyen mit seiner Familie schon verlassen haben soll. Syriens Präsident Assad will nicht zurücktreten, so wie das mehrere westliche Länder gefordert hatten. In einem Interview im syrischen Staatsfernsehen sagte er, er sei als syrischer Präsident auch nicht vom Westen eingesetzt worden und ignoriere deshalb die Appelle. Unter anderem US-Präsident Obama und die EU-Außenbeauftragte Ashton hatten gefordert, dass Assad zurücktritt. In Norwegen ist das ganze Wochenende über die Opfer der Anschläge von Ende Juli gedacht worden. Bei der Abschlusstrauerfeier in Oslo heute rief Ministerpräsident Stoltenberg noch einmal alle dazu auf, den Angehörigen der Opfer zu helfen. Der leere Stuhl beim Sonntagsessen, der Geburtstag ohne Geburtstagskind, das erste Weihnachtsfest. Du kannst helfen. Eine größere Gabe gibt es nicht. Die größte Spielemesse in Europa, die Gamescom in Köln, hat einen Besucherrekord aufgestellt. Teilweise war der Ansturm so groß, dass die Zugänge aus Sicherheitsgründen geschlossen werden mussten. Aus Köln berichtet Michael Obermeier. Die 250.000 Besucher vom vergangenen Jahr konnten nochmals getoppt werden. 275.000 Spielefans strömten in den vergangenen Tagen in die Kölner Messehallen. Mehr Besucher, aber auch mehr Aussteller als im vergangenen Jahr und auch mehr vorgestellte Neuheiten. 300 neue Spiele, teilweise von den Fans sehnsüchtig erwartet, wurden vorgestellt und sollen das Weihnachtsgeschäft ankurbeln. Schwerpunkte in diesem Jahr waren die sogenannten Apps, Online-Spiele, die neuesten Entwicklungen bei Spielen mit Bewegungssteuerung und dreidimensionale Spiele, die teilweise auch schon ohne Spezialbrille angeschaut werden können. Schalke hat in der Fußball-Bundesliga bei Mainz mit 4:2 gewonnen. Die Schalker hatten in der ersten Halbzeit 0:2 zurückgelegen und drehten das Spiel dann. Der Mainzer Trainer Thomas Tuchel hatte danach nicht mehr viel Gutes über seine Mannschaft zu sagen. Wir haben zu keiner Phase heute besonders gut Fußball gespielt. Das war das Hauptproblem. Wir haben zudem schlecht eingewechselt, schlechte Grundordnung gewechselt. Deshalb die zweite Halbzeit folgerichtig verloren. Das zweite Sonntagsspiel zwischen Hannover und Hertha endete 1:1. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht ziehen die Schauer und Gewitter ab. Die Temperaturen fallen auf 14 bis 18 Grad. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel. Nur in der Eifel und im Siegerland kann es mal schauern. Es wird etwas kühler als heute. Die Höchsttemperaturen morgen in Plettenberg 24 Grad, in Düren 25 und in Bottrop 26 Grad. Die nächsten Tage bleiben sonnig und warm. Stauschau. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Dreieck Langenfeld und Leverkusen-Oppladen. Unfall, 1 Kilometer Stau. Eins live. Vier Sommerpause. Mit Curse. As well be cold outside, and sometimes another helpless cry. Now a September melody is slowly coming down on me, and it's taking me through the day. While I'm whistling my tune, I remember days of June when everything still seemed to be okay. There's a voice inside my head saying there's no reason to be sad, and I'm not even mad at you, no. But I don't wanna talk about it, I just wanna walk away from all the things we used to do. And it ain't no way that I had wanted it to be, but if anyone should hold you back, I swear it won't be me. No, if anyone should hold you back, I swear it won't be. Well, sometimes I reminisce, thinking about the way you used to kiss me in the morning before you left my bed. Oh, but the days run by so fast that soon the memories of the past, there will be nothing but a whisper in my head. A sad and lonely rainy days make me wish you'd come back and stay. Forget the past and leave it all behind. Oh, but leaves are falling, seasons change, I will have to rearrange. Forget you and let you out of my mind. There's a voice inside my head saying there's no reason to be sad, and I'm not even mad at you, no. You said goodbye and walked away, why would I try to make you stay? You know there's really nothing, nothing I can do. And it ain't no way that I had wanted it to be, but if anyone should hold you back, I swear it won't be me. No, if anyone should hold you back, I swear it won't be me. No, no, if anyone should hold you back, I swear it won't be. Obwohl wir alle die Hoffnung auf ein fantastisches Sommerende noch nicht aufgegeben haben, kommt trotzdem der September mit großen Schritten in unsere Richtung. Und das ist der passende Soundtrack dazu. September Melody von Mariama, von dem demnächst erscheinenden Album Listen to Mariama. Davor Never Saw the Point von den großartigen Cults. Mariama war Gast in meiner Sendung, die Donnerstagabend läuft um 12, Plan B mit Curse, und wir haben ein bisschen geplaudert über ihre musikalischen Einflüsse und wo es bei ihr hingeht. Mariama ist eine deutsche Sängerin aus Köln. Ihr Vater kommt aus Sierra Leone. Sie ist dort auch geboren. Ihre Mutter ist Deutsche und sie ist hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, hat angefangen Songs zu schreiben in Köln und hat sich in der ganzen Szene rumgetrieben und hat jetzt sinnigerweise in Frankreich einen Plattenvertrag unterschrieben bei dem Label Songset, die sehr, sehr, sehr gute Künstler haben. Und Anfang nächsten Jahres erscheint das Album. Ihr könnt sie jetzt vielleicht, bevor sie Superstar wird, ja, demnächst in Frankreich. Und könnt ihr sie wahrscheinlich noch in der Nähe von Köln und im Sektor vielleicht ein, zwei Mal auf kleinen Events erwischen, wenn ihr Lust habt, die Musik von Mariama mal live zu hören. Ein anderer Künstler aus Deutschland, der allerdings in Deutschland gesigned ist bei 4Music, der auch schon mal bei mir in der Donnerstagssendung als Gast war, ist Flo Mega. Flo Mega kommt aus Bremen. In der letzten Show habe ich einen Remix gespielt von seiner Single DDR. Und jetzt möchte ich euch einen Song spielen von seinem demnächst erscheinenden Album. Und dieser Song ist sein Beitrag, mit dem er antritt, toi, toi, toi, toi, toi, ne? Alle Daumen und großen Zehen und so weiter über Kreuz beim Bundesvision Song Contest, beim Bundesvision Song Contest, meine lieben Damen und Herren. So heißt das. Bundesvision Song Contest, ja. Ich habe keinen Fernseher. Ich muss das immer, ja. Ich habe keinen Fernseher. Ich bin da raus. Also auf jeden Fall beim Bundesvision Song Contest, beim Buvi Soko, ja, tritt Flo Mega auf mit diesem Song hier für Bremen. Der Song heißt Zurück. Weißt du, wie tief ich hinunter? Weißt du, wie weit ich gelaufen bin? Mit Schuhen aus Blei und 10 Kugeln im Rücken und nichts außer deinem Lächeln im Sinn. Gott ist mein Zeuge, ich hab's akzeptiert, nach 1000 Meilen zu Fuß. Ich drücke die Klinke der Tür, die zu mir führt und denke, oh, endlich mal wieder Besuch. Ich bin zurück. Aus Paletten und Kanistern über die sieben Meere. Keine Nacht ohne Sterne, kein Traum ohne dich, kein Tag, den ich ohne dich lebte. Meine Stimme drang ein in die Dunkelheit, meine Flüche wurden Gebete. Denn niemand war mit mir, nur ich ganz alleine, tagelang selbst. Oder lass es, es ist mir egal, denn ich habe mich gefunden. Das Leben ist einfach zu einfach und irgendwann geht es nicht weiter nach unten. Es ist mir genug, nur zu wissen, dass meine Seele noch immer intakt ist. Es nicht mich davon abhält, Baby, als gemachter Mann zurückzukehren. Kein Gebirgsmassiv, keine tiefe Schlucht. Live. Vier Sommerpause mit Curse. Mit dem Song We Bros. Das ganze Album Tell Fire to the Mountain in einer Kirche in Manchester aufgenommen. Großartig. Und der nächste Song ist ein Song, wo ich mir gedacht habe, diese Künstlerin spiele ich normalerweise nicht in der Sendung, aber dieser Remix und Re-Edit ist doch schon wirklich großartig. Das ist nämlich Britney Spears im Coral Revan Re-Edit. Till the World Ends. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I noticed that you got it, you noticed that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind. Touch dancing in the dark. You notice what I'm wearing. I'm noticing you're staring. You know that I can take it to the next level, baby. Harder than the A-list. Next one on my hit list. Baby, let me blow your mind tonight. See the sunlight. We ain't stopping. Big Black Delta mit I Fucking Love You. Alles in Großbuchstaben geschrieben und zusammengeschrieben. Ihr hört 1 Live, 4 Sommerpause mit Curse. Die wohl einzige Sendung, in der solche Sachen auch mal eine Minute dastehen dürfen, ohne dass sie weggedreht werden. Das hier ist Come Truths mit Ether Drift von Galactic Melt. hey. And if you ask me for a dance, then I don't know how far we you. der Song Flight Facilities, kommende Song Foreign Language, der wunderbar eigentlich gerade passt, denn was ihr hier gerade hört, was Sie hier hören, meine Damen und Herren, ist eine Aufnahme. Die heutige Sendung habe ich vorbereitet in Frankreich, wo ich gerade bin auf einer Songwriting-Session. Und deswegen, wenn ihr die Webcam anschaltet, dann werdet ihr euch vielleicht wundern, wie ist der Typ durchsichtig oder warum sieht man den gar nicht. Und ich hoffe aber, dass ihr trotzdem ein bisschen Spaß habt mit diesem Flair und den Sachen, die ich heute in der Sendung gespielt habe. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich dann wieder live da sein, um noch ein letztes Mal Klaus zu vertreten. Und ab Anfang September ist Klaus dann wieder da. Der erste Dienstag im September, der gehört allerdings noch mir. Das ist auch mein Geburtstag. Und da werde ich auch in der Dienstagssendung Klaus vertreten und werde eine kleine spezielle Geschichte dabei haben, wie ihr es auch eigentlich von Klaus gewohnt seid. Aber bis dahin, dieses Mal und nächstes Mal, müsst ihr euch noch mit mir begnügen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich würde gerne noch einen Track spielen, weil jetzt habe ich gute Laune durch die Sachen. Ah ja, ich habe gerade vergessen zu sagen, was davor lief. Also vor Foreign Language von Flight Facilities lief der Song Playground von Pablo Polar im Cloud Remix. Und jetzt möchte ich eben aus dieser guten Laune heraus einen meiner derzeitigen Lieblingssongs spielen. Tab Bank von Gauntlet Hair. 1 Live. Viel Sommerpause mit Curse. Cognitive dissonance, and honestly, this is it. It's time for the main attraction. You see the crowd in reaction, you feel the grind and the passion. You see the point of my faction is to give the game what it's lacking. No time for infractions, I'm blind to distractions. So when it's out of line, I don't waste time. Listen, I shine, I avoid the fakeness. Me, I'm built for greatness. Whenever I'm falling behind, I don't recline. Listen, I shine, I avoid the fakeness. Me, I'm built for greatness. Whenever my planet rewinds, I don't think it's too kind. Listen, I shine, I avoid the fakeness. Me, I'm built for greatness. I took my focus to my grind and let them both intertwine. I let it all shine, I avoid the fakeness. Me, I'm built for greatness. Shine, shine, shine, shine. We gotta shine, shine. Like the way that I'm supposed to. Feeling like I'm close to the point of going postal. It's either that or bi-coastal. My aura's so massive. It's music for the masses. And sadly, the fact is, a lot of what you hear is factless. They want a revolution, but what they need is revelation. A better resolution to see the steps and retrace them. Take it back to the basics. How you stare death in the eyes if she's faceless. Those are just phrases you hear through the phases of fear's invasion. So when it's out of line, I don't waste time. Listen, I shine, I avoid the fakeness. Me, I'm built for greatness. Whenever I'm falling behind, I don't recline. Listen, I shine, I avoid the fakeness. Me, I'm built for greatness. Whenever my planet rewinds, I don't think it's too kind. Listen, I shine, I avoid the fakeness. Me, I'm built for greatness. I took my focus to my grind and let them both intertwine. I let it all shine, I avoid the fakeness. Me, I'm built for greatness. Shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine, shine. And I avoid the drama. And even when I put my palm up, facing the sun, it shines through. You see that, that's a reminder. that nothing can stop me from shining. And this is like the right time. So when I see my plan rewinding, I don't tend to take it in all too kind. And when shit's out of line, I don't like to dwell or waste time. I take my focus on my grind and let them both intertwine. I let it all shine. Von The Ills, von seiner Free Download LP The Pursuit, wo einige sehr, sehr, sehr interessante Left Field Hip Hop Tracks drauf sind, wie man sie sonst selten zu hören bekommt. Mein Name ist Curse, vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart, in Vertretung für Klaus. Nächste Woche Sonntag hören wir uns wieder, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Bock habt. Und den ersten Dienstag im September vertrete ich auch nochmal Klaus, dann habt ihr den guten Mann wieder. Ich will rausgehen heute Abend mit einem Song von dem Brownswood Bubblers No. 6 Sampler von Giles Peterson, der einfach keinen so down Start in die Woche gibt, sondern einen guten, positiven. Der heißt Let's Do It Again, Over and Over von Great Weekend. I hope you had a great weekend. Mein Name ist Curse. Schöne Nacht. Ciao.